Unsere Leitsätze bei Vodafone können ganz einfach sein. Ich schlage vor, ich bringe sie dir mit ein paar Reimen bei. Also gleich zu Punkt 1, für dich als kleinen Leitfaden den Kunden freundlich begrüßen. Und wenn er fragt, spreche ich die Wartezeit. Da hängt es auch mal an, denk an den zweitwichtigsten Grund. Wir gehen auf Kunden ein und respektieren ihre Meinung, nehmen uns Zeit. Denn jeder Fall ist zu schaffen. Drittens sprechen wir in einer deutlich einfachen Sprache, damit uns jeder versteht, nehmen wir uns Punkt 4 vor. Beim Warten gebe ich nach 30 Sekunden eine Info. Später gehst du nach Hause mit diesem Gefühl im Magen. Die Erwartung unseres Kunden zu übertroffen zu haben. Und Punkt 6 ist für dich doch auch kein Problem. Der Kunde geht nur mit deiner Lösung aus dem Gespräch. 7 erst, wenn mein Kunde die nächsten Schritte genau kennt, beende ich freundlich das Telefonat von Mensch zu Mensch. Dein Kunde, den du am Telefon hast, deine Verantwortung, die du positiv halten kannst. Ist das Anliegen geklärt, wird sich dein Kunde bedanken. Deine Lösung, die du individuell gestalten kannst. Das ist dein Kunde, den du am Telefon hast, deine Verantwortung, die du positiv halten kannst. Ist das Anliegen geklärt, wird sich dein Kunde bedanken. Deine Lösung, die du individuell gestalten kannst. Damit dein Kunde auch bei dir gut aufgehoben ist, denk einfach immer an unseren Ownership. Dabei geht es um dich, wie du dem Kunden gegenübertrittst. Verantwortung zeigen, dann bewertet wird aus Kundensicht. Mit zielgerichteten Fragen führst du das Gespräch. Und keiner wird sich fühlen, als hätte er sich verwählt. Geh auf Zwischentöne ein, so vermeidest du Rückrufe. Da dein Kunde bereits im Erstkontakt nach einer Lösung sucht. Und denk daran, dass du mit wertschätzenden Umgang jedes deiner Telefonate abrunden kannst. Ist das Anliegen geklärt, wird sich dein Kunde bedanken. Deine Lösung, die du individuell gestalten kannst. Berücksichtige Vorkontakte, um so Fehler zu vermeiden, bevor wir den Kunden auf den falschen Weg verweisen. Erst wenn ich weiß, dass mein Kunde seine Lösungen kennt, beende ich freundlich das Telefonat von Mensch zu Mensch. Dein Kunde, den du am Telefon hast, deine Verantwortung, die du positiv halten kannst. Ist das Anliegen geklärt, wird sich dein Kunde bedanken. Deine Lösung, die du individuell gestalten kannst. Das ist dein Kunde, den du am Telefon hast, deine Verantwortung, die du positiv halten kannst. Ist das Anliegen geklärt, wird sich dein Kunde bedanken. Deine Lösung, die du individuell gestalten kannst. Es ist dein Kunde, deine Verantwortung, deine Lösung. Unsere Leitsätze verbessern die Kommunikation. Dein Kunde wird sich in seiner Bewertung bedanken. Übrigens sind dazu auch im Einos Videos vorhanden. Versuch das Gefühl von Verlässlichkeit zu geben, denn der Kunde wird uns so damit weiterempfehlen. Nutz das Ask Vodafone, um auf dem Laufenden zu bleiben. Das war's vom Ownership, jetzt bist du an der Reihe. Denn es ist dein Kunde, den du am Telefon hast, deine Verantwortung, die du positiv halten kannst. Ist das Anliegen geklärt, wird sich dein Kunde bedanken. Deine Lösung, die du individuell gestalten kannst. Es ist dein Kunde, den du am Telefon hast, deine Verantwortung, die du positiv halten kannst. Ist das Anliegen geklärt, wird sich dein Kunde bedanken. Deine Lösung, die du individuell gestalten kannst. Es ist dein Kunde, deine Verantwortung.